Überall in der Karibik sowie in Mittel-, Nord- und Südamerika entstanden freie Siedlungen von ehemals versklavten Menschen, Maroons, und manchmal auch von indigenen Gemeinschaften. Diese konnten, wie in dem berühmten Fall des Quilombo dos Palmares in Brasilien, hartnäckigen militanten Widerstand gegen die imperialen Mächte leisten. Neben solchen eher dramatischen Ereignissen hat Elisha Odevale von der Universität Talca auch historische Aufzeichnungen und im Boden zurückgebliebene materielle Überreste studiert und so ein Bild von den Alltagserfahrungen der versklavten Menschen in dem dänisch beherrschten, christianisierten und auf Zuckerrohrproduktion ausgerichteten städtischen Zentrum St. Croix in der Karibik gezeichnet. Das Mittel, mit dem diese Gemeinschaften ihre Lebensverhältnisse bewältigten und sich ihnen widersetzten, waren die Alltagstätigkeiten und die Nutzung banaler Gegenstände wie der Keramik. In der tropischen Siedlung St. Croix nutzten die Gemeinschaften der versklavten Menschen neben der europäischen Keramik in beträchtlichem Umfang unverzierte, in Handarbeit hergestellte Töpferwaren und griffen dabei immer mehr auf Fähigkeiten zurück, die sich innerhalb der Sklaven für das tägliche Überleben entwickelt hatten. In St. Croix und an anderen Orten in der Karibik organisierten diese Gemeinschaften auch informelle Handelssysteme, über die sie Tabak, Pfeifen, Keramik und Glas zwischen anderen Gruppen von ihresgleichen austauschten. So entstanden neue Identitäten und Verbindungen. Elisha formuliert es so: Selbst unter der ungeheuren strukturellen Übermacht von Imperialismus und Sklaverei brachten die Gemeinschaften der Versklavten ihre eigene Stärke und Veränderungsfähigkeit zum Ausdruck. Auch ohne Sklaverei verschafften sich nun eine ganze Reihe einzelner afrikanischer Stimmen Gehör als Kaufleute, Reisende, Investoren und unverzichtbare Arbeitskräfte in den entstehenden globalisierten und später auch industrialisierten Kulturen Afrikas, Amerikas und Europas. Die Zahl der Afrikaner, die gefangen genommen und brutal nach Amerika verschleppt wurden, war wesentlich größer als die Zahl der Europäer, die bis zum 19. Jahrhundert an die Küsten des Kontinents kamen. In vielen Teilen der Karibik und Südamerikas kamen auf einen Europäer 25 Afrikaner. Und noch heute machen Menschen afrikanischer Abstammung in vielen Staaten der Karibik und Südamerikas einen beträchtlichen oder sogar den größten Anteil der Bevölkerung aus. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die gemischten Kulturen, die Bevölkerungsentwicklung, die Wirtschaft und die Gesellschaften der neuen globalisierten Welt auf den Schultern dieser Menschen aufgebaut wurden. Dennoch kann man unmöglich über die globale Ungleichheit bei Wohlstand und gesellschaftlicher Stellung hinweggehen, die aus dem transatlantischen Sklavenhandel erwachsen ist. Historiker haben Aufzeichnungen über Einkommen, Handel und demografische Entwicklung ausgewertet und gelangten so zu einer gut begründeten Erkenntnis. Die Kapitalgewinne europäischer und nordamerikanischer Plantagenbesitzer, Kaufleute und Familien, die direkt oder indirekt an dem Handel beteiligt waren, bildeten die entscheidende finanzielle Basis für die industrielle Revolution und die Entwicklung der Reichtums- und Infrastrukturunterschiede, die der Weltwirtschaft, wie wir sie heute kennen, zugrunde liegen. Technische Neuerungen, die in einer Reihe von zuckerproduzierenden Kolonien eingeführt wurden, werden bereits als Teil des heraufdämmernden Industriezeitalters gesehen.